Ich mach die Augen auf, um mich herum nur alltagsgrau. Alles ist so gleich, gefühlte Ewigkeit. Die Gedanken fliegen fort an diesen wunderschönen Ort. Das Rauschen von dem Bach, der Regen auf dem Dach. Irgendwann sitz ich hier auf dieser Bank hinterm Haus und schau hinaus aufs weite Land. Irgendwann, egal in wie viel Jahren, bin ich wieder da. Irgendwann, irgendwann, irgendwann, wenn ich's im Herzen spür, komm ich zurück zu dir. Irgendwann, irgendwann, yeah, oh yeah, oh. Und dann bin ich wieder Kind. Hier bleiben Dinge, wie sie sind. Frisches Heu und Kuchenduft liegen in der Luft. Dann lebe ich in den Tag. Ich mach alles, wie ich's mag. Schau der Zeit beim Fließen zu und spür in mir die Ruhe. Irgendwann sitz ich hier auf dieser Bank hinterm Haus und schau hinaus aufs weite Land.